Ja, wie ihr schon an der Dekoration erkennen könnt, ist das Thema des heutigen Abends Fasten. Und wie ihr mir vielleicht anseht, habe ich gerade praktische Erfahrungen gesammelt, habe eine dreiwöchige Fastenkur hinter mir. Bei uns Mönchen sieht man das ja nicht so am Gestell, weil wir das mit unserer Dienstkleidung immer schön verhüllen können. Das ist übrigens sehr praktisch, also da kann man zunehmen und abnehmen, das passt immer, da ist dann halt eine Wicklung mehr oder weniger. Aber so, ich glaube, im Gesicht kann man das schon sehen. Ja. Ich habe aber nicht aus dem wohl populärsten Grund fürs Fasten gefastet, nämlich um abzunehmen, sondern aus dem vielleicht zweitpopulärsten möglicherweise, nämlich um eine Heilwirkung zu erzielen. Aber nachdem wir hier kein Wellness- oder Gesundheitsinstitut sind, sondern ein buddhistisches Kloster, das ist mir dann auch erst später eingefallen. Fasten hat ja auch eine spirituelle Dimension. Und von daher lässt sich auch aus buddhistischer Sicht was dazu sagen. Und von daher handelt es sich auch um einen Dhamma-Vortrag. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ Dhammaṃ Sanghaṃ Namassāmi. Yo panapiku vikale karaniyangva bhojaniyangva kadayava bunjayava pachiti ante. Ja, also drauf gekommen bin ich, als ich da in Bad Brückenau in dieser Fastenklinik war und mich gewundert hatte, warum gerade so im Frühjahr da dieser Saisonzuschlag erhoben wird, weil ich dachte, Fasten ist doch besser im Sommer, wenn es schön warm ist, da friert man nicht so. Und dann kam es mir klar, die Fastenzeit, im Christentum gibt es ja diese Fastenzeit vor Ostern. Und nachdem ich ja vor und nach Ostern meine Fastenkur hatte, konnte ich das dann auch feststellen, dass sich das Klientel dann geändert hat, weil als ich da eintraf, war ich bei Weitem nicht der Dünnste, der da zum Fasten war. Und es waren einige Leute, die länger gefastet haben, die noch weniger auf den Rippen hatten als ich. Und dann, nachdem die Fastenzeit zu Ende war, also nach Ostern, kamen dann plötzlich ein paar Dicke auch, also zum Abnehmen einfach. Und dann in der letzten Woche, da hat sich's dann wieder geändert. Dann kamen dann die Wellness-Faster, die Fasten- und Wanderleute, so sportlich aktive, jüngere Leute. Also es war eine ganz interessante Sache. Ja, Fasten kommt in allen Religionen vor, habe ich mich jetzt mal kurz kundig gemacht, ohne das jetzt tiefer da hinein in die Materie eintauchen zu wollen. So im Judentum spielt es noch vielleicht die geringste Rolle, aber die haben ja sehr viele Ernährungsvorschriften, was sie da irgendwie nicht mit was anderem vermischen dürfen und so weiter. Das fällt auch unter Fasten, wenn man bestimmte Dinge weglässt. In den Schriften haben sie es eher weniger, sondern das sind lebendige Traditionen, die sich dann im Laufe der Zeit entwickelt haben. Bei den Moslems ist es bekannt, die haben diesen Fastenmonat Ramadan, der aber jetzt nicht immer ins Frühjahr fällt, so wie bei den Christen da vor dem Vollmond, erste Frühlingsvollmond ist, glaube ich, immer Ostern, sondern das wandert einmal so im Jahr rum, weil sich ja der Mondmonat und das Sonnenjahr nicht synchronisieren lassen. Bei den Moslems ist es auch kein Totalfasten, sondern die dürfen dann eben tagsüber, glaube ich, nichts essen und nichts trinken. Also das ist dann ein zeitweiliges Fasten. Und eben bei den Christen die Fastenzeit, weiß nicht, 7 Wochen vor Ostern sind das dann, glaube ich. Im Hinduismus, nachdem es den Hinduismus sowieso nicht gibt, sondern das eine ziemliche bunte Mischung ist von verschiedenen Traditionen, die sich alle auf die Veden berufen, da gibt es ganz unterschiedliche Praktiken und Vorgehensweisen in Bezug auf Fasten. Was die also auch haben, ist der Uposatha-Tag, der Mondtag, wo man dann eben aufs Abendbrot verzichtet. Im Daoismus, unsere chinesischen Freunde in Malaysia und auch in Südthailand, ist das üblich. Das glaube ich auch so im Frühjahr herum, dass da dann irgendwie 2 Wochen lang vegetarisch gegessen wird. Das ist also auch eine Form von Fasten. Im Buddhismus haben wir den Uposatha, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und für uns Bhikkhus ist das natürlich die ständige Lebensform, dass wir nachmittags nichts essen. Ausgeprägt ist bei den Jains das Fasten. Also die haben da sehr viel laufen und haben auch die, habe ich glaube ich bei meinem Vortrag über Askese Ende letzten Jahres erwähnt, dass bei den Digambaras, das ist dieser striktere Mönchsorden, das sind die Luftgekleideten, die, wenn ihre Zeit gekommen ist, fasten die sich zu Tode, machen sich weg. Auf die Art. Ja, habe schon gesagt, Verzicht auf bestimmte Nahrung zählt als Fasten. Das Fasten, was ich da bei dieser Kur gemacht habe, war auch kein hundertprozentiger Verzicht auf Kalorien. Also ich hatte ein üppiges Frühstück von 20 Kilokalorien, also ein Glas frisch gepresster Möhrensaft mit ein bisschen Zitrone. Mittags gab es dann 30 Kilokalorien, das war eine Gemüsebrühe, also keine Suppe, sondern eine Brühe wirklich. Und dann abends wurde dann aber ordentlich geschlemmt. Da gab es dann einen Löffel Honig mit 90 Kalorien. Den sollte man sich aber aufheben bis zum nächsten Mittag, irgendwie immer so portionsweise dran schlabbern. Also ich glaube bis 21 Uhr, das war das Längste, was ich dann geschafft habe. Aber ich war auch viel auf Wandern unterwegs und die Rhön hat ordentliche Berge, also da habe ich meinen Löffel Honig dann abends schon immer verzehrt gehabt. Ja, eine von den Therapeutinnen hat mir gesagt, dass sie eine Fastenweise macht, es ist das eremitische Fasten. Sage ich, oh, das klingt ja interessant, was ist das denn? Sagte sie, ja, ich esse nur einmal am Tag. Und eremitisches Fasten nennt man es, wenn man mehr als 16 Stunden lang nichts isst. Und das sei sehr gesund. Und da sage ich, ja, das ist ein sehr treffender Name, weil das ist unser Lebensstil. Das, so machen wir das. Und selbst wenn wir zweimal am Tag essen, also ein kleines Frühstück, wie wir es ja jetzt hier zur Zeit handhaben, und dann um 11, dann haben wir tatsächlich mehr als 16 Stunden bis zum nächsten Tag, ist dann das eremitische Fasten. Fand ich toll. Am nächsten Tag kam sie, ich habe mich getäuscht, es heißt gar nicht eremitisches Fasten, es heißt intermittierendes Fasten. Also das ist etwas nüchterner, aber das soll also auch ziemlich gesund sein, weil also dann einmal am Tag die Fettverbrennung angeregt wird und so weiter. Also es ja, wird empfohlen, habe ich inzwischen mal so mich kundig gemacht. Aber ich will jetzt nicht so sehr auf diese Gesundheitsgründe abheben. Das Eingangszitat, was ich vorhin auf Pali gegeben habe, war ausnahmsweise mal nicht aus den Lehrreden, sondern aus dem Vinaya. Das war Paccitya Nummer 37, glaube ich. Also die 37. Regel der zu bekennenden Verstöße, die lautet, welcher Bhikkhu zur falschen Zeit Grundnahrungsmittel oder Beilagen zu sich nehmen sollte, es ist zu bekennen. Also das ist eine ethische Vorschrift für uns. Und da liegen dann gewisse praktische Gründe zugrunde. Nämlich, der Michael hat mich vorhin gefragt, ob er für uns zum Tee irgendwie was zubereiten soll. Und ich habe gesagt, nee, Tee können wir uns selber machen, haben wir selber. Brauchst du jetzt nicht nochmal um uns zu kümmern. Das ist genau der Punkt. Also die Gäste hier im Haus haben nachmittags Zeit für sich. Da müssen sie nicht nochmal um die Mönche kümmern. Also wenn wir zu Abend essen würden, wäre das auf jeden Fall eine Bürde für die Unterstützer. Und der zweite Grund ist eben, voller Bauch meditiert nicht gern. Also dass eben ein Teil des Tages wirklich für die Praxis freigehalten wird. Und ich habe das ja jetzt in diesen 3 Wochen Fasten deutlich gemerkt, wie viel Energie tatsächlich für das Verdauen drauf geht. Und wie viel, also einmal körperliche Energie, aber auch so die geistige Energie. Und wenn man dann eben intermittierend fastet und nachmittags eben nichts mehr zu sich nimmt, dann sind diese Kapazitäten frei für die Praxis. Das sind also die spirituellen Gründe schon eingeleitet. Möchte ich auch kurz vielleicht noch aufs Christentum Bezug nehmen, nachdem ich ja in einem sehr christlichen Umfeld da gefastet habe. Also die Klinik gehört dem Malteserorden inzwischen und der Gründer, Dr. von Wegbecker, der war sehr streng katholisch, sagen wir es mal so. Ich habe einen Vortrag von ihm gesehen, ein ganz fantastischer Redner, also ohne Ä und ohne Zettel, gar nichts, hat er da eine Dreiviertelstunde einen Vortrag über das Fasten gehalten. Das wurde live ohne Schnitt aufgezeichnet, also wirklich beeindruckend und sehr charismatisch, sehr, ja, aber auch sehr christlich von seiner Terminologie her. Soweit ich weiß, ist einer der Hauptgründe für diese Fastenzeit vor Ostern Nachfolge Christi, also dass man sozusagen an das Gedenken von Jesus, der ja vor dem Ende seiner Mission 40 Tage in der Wüste war, eben auch fastet. Ob er nun gefastet hat, um irgendwelche Visionen zu haben, weil er hat ja dann irgendwie, war ihm ja klar, was er dann machen soll. Aus buddhistischer Sicht sagen wir, er hat sich zurückgezogen zur Meditation. Vielleicht war das Fasten nur eine Begleiterscheinung, weil er ja eben in die Wüste gegangen ist, wo es vielleicht nichts zu essen gab. Vielleicht hat er absichtlich gefastet, das wissen wir nicht. Jedenfalls war ihm dann eben klar, also es gibt ja dieses schöne Buch, was ich empfehlen kann, Jesus als Mystiker aus buddhistischer Sicht von Dr. Hecker, wo er also schreibt, dass Jesus eben in seinem Vorleben in einer Brahma-Welt gelebt hat und sich dann eben in seinem Leben als Jesus von Nazareth daran erinnern konnte, dass er zur Rechten von einem Wesen gelebt hat, was sich als der Schöpfer der Welt verstanden hat und eben möglicherweise in diesen 40 Tagen des Fastens, der Meditation, des Zurückzugs in die Wüste Erinnerungen hatte an sein früheres Leben und dass ihm dann klar war, dass er sein Leben so gestaltet, dass er da wieder hinkommt. Das ist jetzt eben aus buddhistischer Sicht klar, dass die Christenheit da nicht mit einverstanden ist. Ich hatte an meinem Tisch in den ersten 10 Tagen, glaube ich, einen evangelischen Theologen sitzen, einen Pfarrer im Schuldienst, mit dem ich dann längere, wunderbare theologische Gespräche hatte, der schon seit 10 Jahren regelmäßig zur Osterzeit da zum Fasten hinkommt. Und nachdem er nun evangelisch ist, konnte er diese Begründung da Jesu Nachfolge nicht so ganz unterschreiben und hat dann noch einen interessanten Aspekt aufgebracht, warum jetzt gerade diese Fastenzeit im Frühjahr ist, nämlich weil in früheren Zeiten, als es noch keinen weltumspannenden Lebensmittelhandel und Gefrierschränke gab, da war im Frühjahr einfach das Essen alle. Da haben die Leute gefastet, weil die Vorräte alle waren. Das war halt der typisch protestantische, rational angehauchte Erklärungsversuch und Rechtfertigungsversuch, warum er als evangelischer Theologe nun da auch eben vor Ostern fastet. Und natürlich die Osterferien, klar. Das jetzt nur nebenbei. In dem Vortrag, den ich also in einem Film gesehen habe von diesem Dr. Wegbecker, der sprach natürlich von den Gesundheitswirkungen des Fastens, aber auch von den Ernährungssünden und der Buße, die man dann tut. Dachte ich mir also für einen Mediziner schon ungewöhnlich. Hab dann so ein bisschen drüber nachgedacht. Also, ja, was ist denn die Sünde da dran? Ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber ich glaube, bei den Katholiken ist ja Völlerei oder sowas, Genusssucht, irgendwie eine Todsünde oder so. Also ich will mich da jetzt nicht so weit vorwagen, aber das ist auf jeden Fall verpönt, dass man sich da so ernährt, wie man sich heutzutage ernährt, weil der Gaumen das diktiert. Oder die Werbung für Lebensmittelkonzerne und deren Produkte sich das zunutze macht, könnte man auch sagen. Aber der sprach dann eben, dass das Fasten eben eine Bußübung ist. Habe ich gedacht, naja, okay, könnte man akzeptieren, so aus psychologischer Sicht vielleicht. Wenn sich jemand Schuldgefühle macht, ach, jetzt habe ich wieder ein Stück Sahnetorte verdrückt, obwohl ich doch eigentlich abnehmen wollte. Und da hat mich wieder die Sinnlichkeit übermannt oder irgendwie sowas und das als Sünde auffasst und sich dementsprechend schlecht fühlt, kann es unter Umständen schon eine positive Wirkung haben. Also wenn man so drauf ist, wenn man in diesem System drin steckt, wenn man sagt, naja, dann büße ich halt und dann ist wieder gut. Dann muss ich mich zumindest nicht schlecht fühlen. Dann habe vielleicht auch die Kalorien wieder abgehungert. Aber aus buddhistischer Sicht ist es natürlich falsche Ansicht. Das ist also ganz klar Miccaditti. Wenn ich sage, dass ich mir vorausgesetzt, dass es tatsächlich eine unheilsame Handlung ist, dann kann ich nicht durch eine Bußübung das hinterher dann auslöschen oder sowas. Hatten wir ja auch bei dem Vortrag über Askese, wo der Buddha sich mit den Jain-Asketen auseinandergesetzt hat, die sich durch Selbstquälerei davon versprochen haben, dass eben altes Kamma, was als Schmerz heranreifen muss, und das ist ja tatsächlich auch in der Buddha-Lehre die Aussage, dass unheilsame Handlungen, die zu einem schmerzhaften Ergebnis führen müssen, eben irgendwann ein schmerzhaftes Ergebnis haben werden. Nur wenn ich mir absichtlich jetzt irgendeine Bußübung oder sonstige Quälerei auferlege und sage, na, damit ist es abgegolten, dann vergesse ich, dass ich ja in dem Moment, wo ich mir diese Übung auferlege, wieder neues Karma schaffe. Das heißt, die Schmerzen, die ich habe, wenn ich zum Beispiel, wie es ja auch im Mittelalter bei uns so war, mir ordentlich die Peitsche gebe selber, dann sind die Schmerzen ja nicht die Frucht von früherer Handlung, sondern die Frucht von der gegenwärtigen Handlung und der gegenwärtigen Absicht. Also von daher zu sagen, dass ich mein Karma-Konto egalisieren kann, indem ich faste und dadurch irgendwelche früheren Handlungen neutralisiere, die eben schmerzhafte Ergebnisse irgendwann zeigen werden müssen. Das ist also auf jeden Fall falsche Ansicht. Abgesehen davon, dass Fasten überhaupt nicht schmerzhaft ist. Also dieser Effekt, dass dann irgendwelche Endorphine ausgeschüttet werden und man gut drauf ist, den hatte ich durchaus auch. Manche Leute, die werden dann richtig überschwänglich. Das ist vielleicht bei einem abgehangenen Meditierenden etwas relativer, beziehungsweise das, was ich so in der Meditation bekomme, ja, ist durchaus ebenbürtig. Also, aber Fasten ist zunächst mal keine quälende Übung. Ja, bevor ich auf die tieferen Hintergründe des Fastens oder was da so passiert, so aus Sicht der Buddha-Lehre eingehe, vielleicht mal ganz kurz, wie das Fasten in der Waldtradition, in der wir beheimatet sind, gesehen wird. Nachdem die Geistesschulung, Einsicht und Geistesruhe ja irgendwie einen sehr hohen Stellenwert hat, müssen wir uns natürlich fragen, nützt uns das Fasten da was, wenn wir sowas machen wollen? Und da gibt es keine eindeutigen Antworten. Also in der Waldtradition, die ja nun die Praxistradition ist, herrscht da eine geteilte Meinung darüber. Ich habe ja, wie ihr wisst, mich mit Lungpo Man beschäftigt, mit seinen Biografien. Also es gibt keine Hinweise, dass Lungpo Man irgendwie ein Fastenfan war. Wir wissen, dass er im Krankheitsfall mal 3-4 Tage gefastet hat, aber es gibt keinen Hinweis, dass er irgendwie so ein Langzeitfaster war. Lungpo Tongdeng, bei dem ich in die Lehre gegangen bin, der ist dem Fasten gegenüber sogar eher skeptisch eingestellt. Er sagt, okay, du kannst es machen, wenn du meinst, dass es dir gut tut, aber er selber empfiehlt es nicht. Lungta Mahabua, da schaut es wieder ganz anders aus. Der empfiehlt Fasten, weil es ihm im Kloster ist, das also richtig angesagt. Und ja, ich sehe das unter Umständen auch etwas kritisch, dass so eine Praxis dann so eine Art Statussymbol werden kann oder bei manchen Mönchen auch ein gewissen Dünkel hervorrufen kann. Ich bin jemand, der hier ganz toll fastet, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Und wenn es da irgendwie was zu gewinnen gibt, Lob von Seiten des Lehrers oder Anerkennung von Seiten der Gemeinde oder von, weil es einfach Gruppendruck oder irgendwas, Erwartungshaltungen dahinter stehen, dann besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass sowas verwässert, dass sowas degeneriert. Und das habe ich nun auch so beobachten können, dass Mönche zwar auf die Hauptmahlzeit verzichten, aber sich dann mit Fruchtsäften oder mit Sachen, die am Nachmittag als Notfallmedizin, als Stärkungsmittel vorgesehen sind, dann damit ihre Kalorien holen und damit es ermöglichen, lange zu fasten. Da gibt es eine, ja schon fast Unsitte, eine Subkultur von Dingen, die man mit erlaubten Nachmittagsstärkungsmitteln sich zurechtmachen kann. Da gibt es so eine Art Gemüsesuppe, da gibt es, es ist jetzt nicht unbedingt alles nur auf dem Mist von gierigen Mönchen gewachsen, sondern das sind auch die Laienunterstützer, die was Besonderes offerieren wollen, sind da auch kreativ. Also da gibt es auch ein Rezept mit Käse, kann man da in der Mikrowelle so Plätzchen machen. Also es soll jetzt kein Wink mit dem Zaunpfahl sein, ja, also ich erwähne das nur. Bis hin zu Ice Cream aus Coffee Mate. Habe ich auch schon gegessen. Auch schon mal gekriegt. Also es ist natürlich, wenn ich sowas bekomme oder ich nehme an, Ajahn Chattopadhyay wird es ähnlich sehen, dann schmunzelt man, dann freut man sich drüber. Aber wenn das dann irgendwann überhand nimmt und dann irgendwie so eine Eigendynamik annimmt und Leute nur noch am Überlegen sind, was könnte man noch alles Tolles machen mit Honig und Butter und Käse und schwarzer Schokolade und Zitronengras und was sonst noch erlaubt ist, dann ist vielleicht der Zweck verfehlt und dann sollte man vielleicht die normale Mahlzeit stattdessen lieber essen. Es gibt auch in der Waldtradition auf Thai den Spruch Mai Bin Mai Kin. Also wenn ich nicht auf Binderbad gehe, dann esse ich an dem Tag auch nichts. Und das ist dann auch inzwischen manchmal umgedreht geworden. Wenn die Leute keine Lust haben, auf Binderbad zu gehen, dann sagen sie halt, heute faste ich. Und dann müssen sie vielleicht auch nicht fegen oder irgendwas. Also das sind alles Dinge, die passieren können, wenn dem Fasten eine Bedeutung zugemessen wird, die es einfach nicht hat. Dieses Intermittierende oder, ja, fast tut es mir leid, dass es nicht eremitisches Fasten heißt. Also dieser Bhikkhu-Lifestyle, der hat wirklich, nachdem wir das nun nicht als Ausnahmezustand machen, wir machen das nicht, um irgendwelche Leuten zu imponieren oder einem Lehrer zu gefallen, sondern das ist einfach so vom Buddha vorgesehen und wir machen das. Und als ich da in diese Fastenkur reinging, habe ich gemerkt, wie leicht mir das gefallen ist aufgrund von diesem Lebensstil. Also, dass wir keine Essensauswahl auch zum Beispiel treffen, dass wir das Essen, was wir offeriert bekommen. All diese Dinge, die schaffen so einen Abstand zu dieser psychologischen Verhaftung an das Essen, dass das überhaupt kein Thema war. Also wie viele Leute habe ich getroffen, auch in dieser Klinik, weil es sind ja nicht nur Faster dort, man kann ja da auch essen und sich an den Behandlungen erfreuen. Die haben gesagt, nein, ich könnte das nicht. Die Vorstellung, nichts zu essen, ist mir also völlig unvorstellbar. Das ist einfach eine Barriere im Kopf. Das ist also halt gemerkt, dass sicherlich die Frucht des Lebensstils, dieses intermittierenden Fastens. Ich werde ja manchmal gefragt, was ich gerne esse, was mir besonders schmeckt. Und meine Antwort ist dann immer das, was durch Vertrauen, mit Vertrauen offeriert wurde. Das heißt, ich habe jeden Tag was Leckeres zu essen, weil ja immer die Leute das mit Vertrauen offerieren. Wie kommt man dazu? Natürlich durch die Essenskontemplation, dass ich mir eben auch Zeit nehme und das Essen achtsam zu mir nehme, immer in dem Bewusstsein, dass das den Körper ernährt. Und auch gleichzeitig, also Teil meiner Essenskontemplation ist so eine kurze Visualisierung, der Weg des Essens durch den Körper und was unten rauskommt. Und dass ich mich letztendlich ständig vergifte mit der Nahrung, die ich zu mir führe. Das habe ich jetzt nun deutlich gemerkt, wo ich mal darauf verzichtet habe, wie sauber man sich dann plötzlich fühlt. Also das alles eine gewisse Ernüchterung gegenüber diesem großen Thema Essen. Das ist sozusagen das innere Fasten, was ständig stattfindet. Ein Grund, warum bei Lung Po Tong Deng zum Beispiel das Fasten nicht so populär ist, ist, er sagt, die Leute kommen hierher, bringen was zu essen und wenn dann Mönche fasten, ja, dann sind die nicht da. Nun gut, bei Lung Po Tong Deng, da sind 8 oder 10 Mönche, da fällt es dann vielleicht nicht so auf, wenn einer fastet, aber stellt euch mal vor, wie wäre es denn hier bei uns? Jetzt ist gerade Tham Chandako nicht da. Wenn Ajahn Chattamalur jetzt sagen würde, oh, das probiere ich auch mal, ich faste jetzt mal 2 Wochen, dann wären plötzlich nur noch 50% der Mönche da. Kommen Leute heute über 200 Kilometer gefahren, bringen was zu essen und ja, die Mönche sind gar nicht da, um es in Empfang zu nehmen. Also das ist tatsächlich eine Überlegung, die gegen das Fasten spricht für uns als Mönche hier. Gut, jetzt kommen wir mal zu dem etwas mehr Dhamma-Inhalt, Thema Fasten. Was ich deutlich gemerkt habe, war jetzt nicht irgendwie das Hungergefühl oder Schwäche oder irgendwas, sondern was beim Fasten passiert, ist ein Entzug auf der Ebene des Geschmackssinns. Da ist nichts mehr zu schmecken da. Und da bekommt dann das Sinnesbegehren, Sinnesantrieb einen auf den Deckel. Das ist sozusagen etwas, wo wir schon richtig in die spirituelle Praxis einsteigen können, indem wir uns das mal anschauen. Ich habe in den letzten Tagen, das gebe ich jetzt zu, oute ich mich jetzt hiermit, Algentabletten gelutscht. So blau-grüne Algen, weil ich wollte einfach mal wieder was schmecken. Also es waren keine Kalorien drin, aber ich wollte einfach mal wieder was schmecken. Also das zu sehen, wie Sinnesbegehren bei der Arbeit ist, ist eine gute Gelegenheit, unter anderem beim Fasten. Eine andere Sache ist die Natur von Nahrung. Da möchte ich kurz ein Sutta-Zitat vorlesen aus der Lehrrede, die heißt Richtige Ansicht, Samaditi Sutta, das ist eine Lehrrede über richtige Ansicht, wo der ehrwürdige Sariputta sagt, wenn ein edler Schüler Nahrung versteht, den Ursprung von Nahrung, das Aufhören von Nahrung und den Weg, der zum Aufhören von Nahrung führt, dann ist er auf jene Weise einer mit richtiger Ansicht, dessen Ansicht geradlinig ist, der vollkommene Zuversicht in Bezug auf das Dhamma hat und bei diesem wahren Dhamma angelangt ist. Mit anderen Worten, jemand, der Nahrung in diesem Sinne versteht, Nahrung, was ist Nahrung? Der Ursprung von Nahrung, Aufhören von Nahrung und der Weg, der zum Aufhören von Nahrung führt, das sind natürlich die 4 edlen Wahrheiten. Das ist jemand, der mindestens ein Stromeingetretener ist, jemand, der das so versteht. Und das ist nun jetzt schon eine Aussage, die uns etwas nachdenklich stimmen müsste. Denn hier geht es um mehr als nur eine ethische Zurückhaltung, wenn ich mir jetzt mal auf mein Armbrot verzichte. Oder geht es mehr um irgendwelche Gesundheitswirkungen und geht es um mehr als Sinneszügelung oder irgendwelche vorbereitenden Übungen dieser Art. Das heißt, wenn ich Nahrung in dem Sinne im Zusammenhang im Lichte der 4 edlen Wahrheiten verstehe, dann bin ich ein Stromeingetretener. Es geht weiter. Und was ist Nahrung? Was ist der Ursprung von Nahrung? Was ist das Aufhören von Nahrung und der Weg, der zum Aufhören von Nahrung führt? Es gibt diese 4 Arten von Nahrung zur Erhaltung der Lebewesen, die bereits ins Dasein getreten sind und als Stütze für jene, die im Begriff sind, wieder zu erscheinen. Welche 4? Da gibt es physische Speise als Nahrung, grob und subtil, Kontakt als 2., geistiges Wollen als 3. und Bewusstsein als 4. Mit dem Ursprung von Begehren ist der Ursprung von Nahrung. Mit dem Aufhören von Begehren ist das Aufhören von Nahrung. Der Weg, der zum Aufhören von Nahrung führt, ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich richtige Ansicht, richtige Absicht, richtige Rede, richtiges Handeln, richtige Lebensweise, richtige Anstrengung, richtige Achtsamkeit und richtige Konzentration. Der Weg zum Aufhören von Nahrung ist der achtfache Pfad. Der Weg zum Aufhören von Nahrung ist nicht richtiges Fasten. Richtiges Fasten ist bei den 8 richtigen Faktoren des achtfachen Pfades nicht enthalten. Da geht es um was anderes. Also hier wird der Zusammenhang von Nahrung im Raster der 4 edlen Wahrheiten genannt. Und wir können auch Nahrung im Zusammenhang mit Paticca-Samuppada, mit der bedingten Entstehung betrachten. Was ist denn die... Was wird denn durch Begehren bedingt nach Paticca-Samuppada? Was kommt denn als nächstes in den 12 Gliedern? Nein. Bedingt durch Begehren ist Begreifen. Also wir können einmal sagen, bedingt durch Begehren nach den 4 edlen Wahrheiten ist Leiden. Das heißt, nach diesem, was der Sariputta hier sagt, wird Nahrung und Leiden gleichgesetzt. Oder, wenn wir es im Licht der 12 Glieder des bedingten Entstehens noch feiner aufgliedert, könnte man sagen, hier wird Ergreifen und Nahrung gleichgesetzt. Nahrung ist dasselbe wie Ergreifen. Auf Pali Upadana. Upadana bedeutet auch Brennstoff. Nahrung ist Brennstoff. Der Brennstoff ist die Bedingung für, jetzt kommt dann Dasein, Bhava, und dann Geburt und Altern und Tod und so weiter. Das heißt, Nahrung hat einen ganz zentralen Punkt in der Buddha-Lehre. Und jetzt kommen wir zu der Statue, die ich da heute aufgestellt habe. Wird manchmal als der fastende Buddha bezeichnet. Aber das ist eigentlich falsch, weil er war nämlich noch zu dem Zeitpunkt kein Buddha. Was er da gemacht hat, war, er hat gefastet, aber ordentlich, bis er nur noch Haut und Knochen war und fast gestorben wäre. Ich habe mal überlegt, was mag wohl in seinem Kopf vorgegangen sein. Also jemand, der sehr hohe Paramis bereits hat, aber das überweltliche Dhamma noch nicht gesehen hat. Also der hatte von Paticca-Samuppada und den 4 edlen Wahrheiten noch keine Ahnung. Und er hat nicht deswegen sich gequält, also in dem Zustand war es mit Sicherheit schon schmerzhaftes Fasten. Wird ja auch in den Suttas beschrieben, dass er beim Pinkeln aufs Gesicht gestürzt ist, weil er so schwach war und so weiter und ihm die Haare ausgefallen sind und die Haut abgegangen ist und was weiß ich alles. Und ohne Fettpolster tut das Sitzen auch weh. Also das war mit Sicherheit schmerzhaft. Und er hat sich ja nicht deswegen gequält, weil es so toll ist, Schmerzen zu haben, sondern er wollte einen Weg aus dem Leiden herausfinden. Also was er mit Sicherheit schon gesehen hat, ist, welchen Platz Nahrung einnimmt. Dass Nahrung etwas Leidhaftes ist, dass Nahrung der Brennstoff ist für dieses ständige Werden. Denn man muss kein Buddha sein, man muss auch kein Stromeingetretener sein, um zu verstehen, dass das, was wir als unser Dasein als gegeben annehmen, sich durch nichts rechtfertigen lässt. Ich bin, das wissen wir alle, das spürt jeder. Aber was bin ich denn? Und dann fangen wir an, irgendwelche Sachen aufzuzählen, die zu unserer Rolle gehören, die wir rund um uns herum aufbauen. Und dann stellen wir fest, dass die ständig am Auseinanderbröckeln sind und dass wir ständig am Reparieren sind, wenn wir genauer hinschauen, natürlich. Aber das haben auch schon unsere Philosophen, die besseren davon, kapiert. Nur die haben keine Alternative dazu gewusst, weil sie dieses Ich Bin für selbstverständlich annehmen, nicht hinterfragt haben. Oder das andere Extrem zu sagen, Ich bin, aber das stimmt in Wirklichkeit gar nicht. Das ist ja alles nur Illusion. Ist genauso verkehrt. Der mittlere Weg ist, bedingt durch Unwissenheit sind Gestaltungen, bedingt durch Gestaltungen ist Bewusstsein. Solange bis wir es nicht mehr hören können und bis wir es irgendwann mal auswendig können, diese 12 Glieder, aber das ist wirklich wichtig. Das ist der mittlere Weg. Der Buddha sagt, er hat zwei Extreme vermieden in seiner ersten Lehrrede, nämlich das Schwelgen in Sinnesvergnügen, nicht weil es Sünde ist, wo man dann büßen muss, sondern weil das einfach eine Bejahung ist, wenn es mich als Instanz, so wie ich mich selber erlebe, tatsächlich gibt, dann ist das Beste, was ich tun kann, so viel Sinnesvergnügen reinladen, wie nur geht. Wenn es tatsächlich einen permanenten Besitzer von diesen Dingen geben könnte, dann müsste ich schauen, so viel Spaß wie möglich im Leben zu haben. Wenn es mich in Wirklichkeit gar nicht gibt, ja, dann ist das Beste, was ich tun kann, mir eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Oder mich zu Tode zu fasten oder sonst irgendwas. Der Buddha hat ja nicht nur gefastet, er hat auch die Luft angehalten. Prana, die Lebensenergie, das Windelement. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt in dem, was wir als unser Selbst betrachten, auf subtilerer Ebene. Die Yogis, die diesen feinen stofflichen Körper erforschen, die sind über dieses Knochengestell schon längst hinausgegangen. Und die haben dann das Selbst dann irgendwo in den, was weiß ich, subtileren Körpern gesehen und dann mit eben Prana, mit der Lebensenergie herum experimentiert. Kundalini-Yoga und was weiß ich, was es alles gibt. Das hat der Buddha auch gemacht. Und irgendwann ist ihm dann aber aufgegangen, also wenn ich so weitermache, dann ist das einfach nur eine Selbstvernichtung. Aber das löst das Problem ja nicht. Das Ich empfinde ich ja nach wie vor. Das Ich leide ja nach wie vor. Indem ich es einfach nur verleugne und vernichte, ist ja kein Ende zu dem. Das geht ja dann weiter. Das Ergreifen ist ja nach wie vor da. Die Zufuhr. Nahrung, das Wort Nahrung heißt Ahara auf Pali. Auf Thai sagt man Ahan, das kommt auch von Pali. Und das bedeutet wortwörtlich Zufuhr. Ich führe mir etwas zu, um diese Lücke, was bin ich denn überhaupt, füllen zu können. Ich kann das nicht beweisen, dass es mich tatsächlich gibt. Ich kann immer nur dran rumbasteln und ich muss ständig was zuführen. Und das ist ganz nah verwandt mit Upadana, Brennstoff oder Ergreifen. Ich bin ständig beschäftigt mit was. Und der Buddha hat dann wohl irgendwie schon gesehen, dass dieses ständig beschäftigt sein irgendwie ein Stress ist und hat es dann versucht, eben durch Fasten zu durchbrechen. Bis er gemerkt hat, es geht so nicht. Weil, kam hier auch gerade vor, außer physischer Nahrung gibt es ja noch drei weitere Arten von Nahrung, nämlich Kontakt. Da führe ich mir auch was zu, Sinneskontakt. Gut, wenn ich faste, dann ist zumindest ein Sinn auch etwas gedämpft, dass man anfängt, Algentabletten zu lutschen oder Zitronensticks oder was auch immer. Aber das Problem ist, dadurch kann ich dadurch nicht lösen. Ne? Ich kann den Kontakt kann ich subtiler gestalten, indem ich Samadhi praktiziere. Die Lehrer des Bodhisattva, Alara Kalama und Uddakarama Buddha, die haben die formlosen Bereiche praktiziert. Die haben nicht nur die ganze Sinnessphäre ausgeschaltet, sondern die haben komplett jegliche Formwahrnehmung war bei denen überwunden. Also die haben das Subtilste, was man überhaupt erleben kann, sich noch zugeführt. Aber es war eben auch immer noch eine Zufuhr, war immer noch Kontakt. Dann Bewusstsein. Bewusstsein ist sozusagen die Anwesenheit von dem ganzen Spielchen. Das ist auch eine Zufuhr. Und die geistige Absicht, dieses Wollen, diese Zweckzuweisung von dem Ganzen, was ich mir zuführe, dieses Wofür. Wofür ist es denn da? Es ist für mich da. Das ist die vierte Art von Nahrung und die kann ich nicht. Ja, wie soll ich da fasten? geht nichts mit Fasten. Ja, also diese drei geistigen Formen von Nahrung sind nicht fassbar und nicht fastbar. Das ist der Grund, warum nach der Buddha-Lehre Fasten keine zentrale Rolle spielt, sondern eine Begleitmaßnahme sein kann. Kann unter Umständen hilfreich sein, kann auch sein, dass es nicht hilfreich ist. Also es gibt da keine kategorische Einteilung, Fasten ist gut. Ja, also von Arahant, der keinen Begehren mehr hat, da gibt es keine Nahrung mehr. Ahara, da gibt es nur noch Speise. Speise wird durch Begehren erst zu Nahrung. Diese anderen Formen von Nahrung oder überhaupt Nahrung zu verstehen, also ich wollte den Rest von dieser Zitat vorlesen. Also wenn ein edler Schüler so Nahrung verstanden hat, den Ursprung von Nahrung, das Aufhören von Nahrung und den Weg, der zum Aufhören von Nahrung führt, dann gibt er die Neigung zur Begierde vollständig auf. Er vernichtet die Neigung zur Abneigung. Er rottet die Neigung zur Ansicht und zum Dünkel »Ich bin« aus. Und indem er Unwissenheit aufgibt und wahres Wissen erweckt, macht er Leiden hier und jetzt ein Ende. Also das, was angefangen hat, wenn er das so versteht, ist er jemand, der den Weg betreten hat, der richtige Ansicht hat. Und diese richtige Ansicht führt ihm dann tatsächlich hin bis zum Ende von Leiden, also bis zum Ende von diesem Dünkel Ich Bin, der ja gefüttert wird durch Nahrung. Und da muss ich die Nahrung eben nicht entziehen, sondern es geht darum, sie zu verstehen im Sinne der vier edlen Wahrheiten. Dass richtiges Fasten nicht zum achtfachen Pfad gehört, habe ich bereits erwähnt. Aber trotzdem kann Fasten eine Begleiterscheinung sein. Eine künstliche Mangelsituation rufen wir hervor und haben da schon mal die Erkenntnis, dass das Leiden nicht in zu wenig Nahrung steckt, sondern in zu viel Begehren. Und darum haben wir Mönche ja auch noch so ein paar Zusatzübungen, die wir freiwillig machen können, also diese sogenannten Dutanga-Übungen. Da gibt es 13 Stück davon und von den 13 drehen sich 5 ums Essen. Also zum Beispiel nur das Essen zu sich zu nehmen, was man auf Almosengang bekommt, wäre eine Möglichkeit, wo wir wirklich dann versuchen, Nahrung zur Speise zurück zu verwandeln. Ich meine, da habe ich jetzt leider als begeisterter Dutanga-Praktizierender einsehen müssen, dass einem da die Gesundheit auch gewisse Grenzen setzt, aber also ich habe früher, ich war in den Bergen unterwegs, bin in Binderbad gegangen, ganz arme Bergvölker und habe dann wirklich tagelang nichts anderes gegessen als Reis. Keinen degenerierten, geschälten Reis, sondern diesen Bergreis, den die halt haben, Vollkorn. Und mit entsprechender Kontemplation und Einstellung, die Dankbarkeit natürlich, die haben mir das gegeben, was sie selber auch essen, was sie selber haben. Sie hätten mir gar nichts geben brauchen. Ja, war das eben das leckerste Essen, was ich mir vorstellen konnte. Hat mich ernährt. Ich habe von in Sri Lanka von Mönchen gehört, die das, was sie am meisten begehrt haben, vom Essen, das haben sie nicht gegessen, sondern den Leim gegeben. Ja, also ich weiß das auch von Lungpo Tongdeng, der hat immer das, was er am liebsten gegessen hat, seinem Lehrer gegeben. Lungpo Wan hat er mir mal erzählt. Das ist eben auch so eine Praxis. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Also ich habe auch selber kreativ gearbeitet, mir neue Übungen ausgedacht. Aber diese 5 Klassiker, die sind nicht umsonst Klassiker. Das zweite ist eben einmal am Tag essen, dass man dort Binderbad geht, wo man nicht weiß, ob man und was man bekommt. Das ist jetzt bei uns auch schon langsam schwierig, weil eben regelmäßige Spender haben. Und aber hier auf Wanderschaft, da im Frankenwald und Thüringer Wald, wo die Leute mich nicht gekannt haben, da habe ich immer auch dieses sogenannte von Haus zu Haus gehen praktizieren können. Das heißt, nicht gewusst, wo muss ich hier hin, gibt es überhaupt was. Dann eine Mahlzeit am Tag, dann nicht mehr in die Schale zu nehmen, als man essen kann, ist auch eine sehr gute Übung. Gerade wenn so ein großes Angebot an Speisen da ist. Dann sage ich, jetzt weiß ich nicht, welches von denen ist leckerer. Dann nehme ich mal von beiden genug und dann kann ich es mir raussuchen, sondern wirklich nur so viel, wie ich brauche. Also morgen wird es zum Beispiel auch schlecht möglich sein. Also wenn ich dann niemanden enttäuschen will und von jedem auch nur einen Löffel nehme und morgen kommen 40 Leute, dann habe ich auf jeden Fall zu viel in meiner Schale. Aber das ist die Idee, dass man sich da zurückhält. Und eben überhaupt alles aus einer Schale zu essen, gehört auch dazu. Das ist für viele Menschen auch unvorstellbar, dass man da alles in ein Essgefäß reintut. Ich habe ja da in der Fastenklinik den Film gezeigt, die Mönche im Wald, und anschließend 2 Stunden Frage und Antwort gegeben. Und es war die am besten besuchte Veranstaltung seit längerer Zeit zumindest. Und das war auch, obwohl die Leute gefastet haben, das hat die Leute aufgewühlt. Die Szene, wo da die Kamera in unsere Schalen reinschaut und da alles so in der Schale drin ist. Leute, die gerade am Fasten sind. Ja. Ich habe dann mal in den Suttas weiter rumgeblättert und da kam mir der sogenannte Tathagata-Gang oder diese Stufenübung zwischen die Augen oder die Finger, beginnt mit Ethik. Und bei uns gehört ja dazu, dass wir keinen Alkohol trinken. Gehört auch für Laien-Buddhisten dazu, keinen Alkohol zu trinken. Das ist ja der große Unterschied zu den Fastenden im Christentum und zu den Mönchen im Christentum. Also ich war da, einen Tag bin ich mal auf den Kreuzberg raufgewandert. Da ist ein Kloster, ein Franziskanerkloster oben und eine Brauerei und ein riesen Biergarten. Und jeder, dem ich erzählt habe, ja, ich war auf dem Kreuzberg, und hast du Bier getrunken? Ach nee, du fastest ja. Habe ich gesagt, ja, ich trinke nie Bier. Bin in der falschen Firma Mönch geworden. Weil das Bier ist ja erstmal als Fastenspeise überhaupt erfunden worden, soweit ich weiß. Ne? Irgendwie das flüssige Brot, was dann gerade in der Fastenzeit für Kalorienzufuhr gesorgt hat. Ja, und dann geht es weiter mit Mäßigung beim Essen. Dazu gehört eben die Essenskontemplation. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder empfehle, die Mahlzeiten im Schweigen einzunehmen. Denn wenn ich sage, ich esse meine Mahlzeit nur, um den Körper am Leben zu erhalten, dann ist das sehr unglaubwürdig, wenn ich mir das nebenbei reinstopfe und mich mit jemandem unterhalte zur gleichen Zeit. Kennt jeder, Tüte Chips ist gar nichts, wenn der Fernseher dabei läuft. Ruckzuck weg. Also ich bin Fernsehfaster seit 1982, aber ich hatte mal ein Erlebnis, da gab es so eine Firma, die so Gummibärchen herstellt in Fürth. Und ich habe da auf dem Heimweg von der Arbeit, bin ich vorbei, da konnte man so 2 Kilo Packungen kaufen, und von der Firma bis da, wo ich gewohnt habe, waren es etwa 20 Minuten mit dem Auto. Und dann kamen andere, 500 Gramm gefehlt. Das ist eben nicht achtsam gegessen, ne? Das ist einfach reingeschlungen. Das ist die Definition von Mäßigung beim Essen. In den Suttas steht nicht drin, wie viel man essen soll. Da steht nur drin, dass man achtsam und mit dieser Kontemplation essen soll. Da steht nicht mal drin, dass man schweigend essen soll. Aber ich denke, das lässt sich nur einhalten, wenn ich mich nicht unterhalte beim Essen. Ja, dann kommt in dem stufenweisen Training die Sinneskontrolle. Das Bewachen der Sinnestore wird es ja auch genannt. Ist auch eine Form von Fasten. Also jetzt da in dem weniger behüteten Umfeld draußen in der Welt, da in der Fastenklinik und so weiter, da habe ich dann schon hin und wieder aktive Sinneskontrolle geübt. Also gerade so auch, hier im Kloster haben wir ja, der Umgang mit Frauen ist hier geregelt. Also da kann nichts passieren. Aber draußen in der Welt, da muss man sich schon wirklich etwas zurückhalten. Und eben auch, ja, mal wo nicht hinschauen. Absichtlich. Das ist die äußere Sinneskontrolle. Die innere Sinneskontrolle ist, sich bewusst zu sein, was man jetzt gerade zuführt. Und zu sehen, es ist nur das. Ohne mit Zuneigung und Abneigung auf die Erscheinungsformen des jeweils Wahrgenommenen zu reagieren. Das ist die innere Sinneskontrolle. Das klingt etwas abstrakt, ist auch viel schwieriger als die äußere Sinneskontrolle, aber manchmal haben wir keine andere Wahl. Zum Beispiel Musik. Ja, Mönche sollen ja keine Musik hören und das hat auch einen guten Grund. Also gerade für mich als ehemaligen Musiker, Musik zu hören, das hängt mir tagelang unter Umständen in der Meditation noch nach. Und ja, in einem Umfeld, wo ich nicht die Wahl habe, jetzt ein- oder auszuschalten. Also ich habe dann da in dieser Fastenklinik, bin ich halt zweimal reingetappt. Ich habe dann verschiedene Fitnessangebote wahrgenommen und zwei davon waren halt mit Musik. Pilates, dachte ich, das ist irgendwas Gesundes, aber das war auch so ein Gehopse mit Musik und ja. Ich habe es auch schon gebeichtet. Ein paar Mal hat es mich trotzdem ganz schön erwischt, also jetzt Sinneskontrolle und so weiter. Also da habe ich mit der Kurkarte den Bus fahren können zum Wandern so ein bisschen raus, nicht mehr die gleichen Wälder. Und da, wo ich in den Bus eingestiegen bin, da war dann eine Bäckerei, da habe ich schon nicht in die Auslage reingeguckt. Und da war dann ein indisches Restaurant daneben, da habe ich dann auch nicht so geguckt. Und dann haben die eines Tages so ein Plastikbanner aufgehängt, jetzt neu auch Pizza. Und da war ein Foto drauf von der Pizza, wo so die Käsefäden so runterziehen. Also ich hatte keinen Hunger, ich hatte nicht mal Appetit, aber irgendwie ging dieses Bild voll rein. Ja, und dann, wo ich aus dem Bus ausgestiegen bin, da war eine Imbissbude. Und eines Tages war schönes Wetter, saß eine Familie draußen am Tisch und die aßen alle Currywurst mit Pommes frites. Und das war irgendwie, hat sich so eingebrannt. Das Erste, was ich essen möchte, wenn ich mit dem Fasten aufhöre, Currywurst mit Pommes frites. Das war aber jetzt nicht nur der Anblick, sondern auch dieser Duft von dem Frittenfett und von dem Ketchup mit Curry eben, das zog in die Nase. Und also ich habe es bisher noch nicht gegessen. Also es ist auch natürlich völliger Blödsinn. Aber das war sehr anschaulich zu sehen, was passiert, wenn man eben in Sachen Sinneskontrolle nicht fastet, sondern da einfach laufen lässt. Ich meine, das war jetzt eben schon fast versehen, das war reingetappt, aber eben nicht ausreichend achtsam gewesen. Also das ist damit gemeint, mit Sinneskontrolle, und ich glaube, ist jetzt in dem Zusammenhang mit dem Nahrungsentzugsfasten auch klar, warum es auch eine Form von Fasten letztendlich ist. Fasten, das kommt übrigens aus dem Althochdeutsch, Gotisch, was weiß ich, irgendwas, kommt von fest, an einem Entschluss festhalten. Ja, in der Waldtradition wird ja immer gesagt, gin neu, non neu, put neu. Also man soll nicht nur wenig essen, sondern man soll auch wenig schlafen und man soll wenig reden, wenig quatschen. Und das ist dann schon der nächste Punkt, die Wachsamkeit. Es wird ja auch in dem Stufentraining genannt, dass man eben nicht mehr schläft, als unbedingt notwendig ist. Wobei auch dort gilt, zu wenig Schlaf mag unter Umständen für die Meditationspraxis schlecht sein, genauso wie zu wenig Essen. Also ich persönlich kann auch nicht sagen, dass mir durch das Fasten, dass ich da eine bessere Meditation gehabt hätte. Also durch die Fastenkur insgesamt, ja. Aber jetzt wird es eigentlich erst richtig gut, wo ich wieder angefangen habe zu essen. Da habe ich jetzt wirklich, ja, im Moment ziemlich gute Meditation. Aber durch das Fasten selber habe ich keinen Unterschied festgestellt. Obwohl das Umfeld dort durchaus so war, dass ich gut meditieren konnte. Die hatten auch haben auch einen Meditationsraum da. Es war okay. Wenig Stress, kein Lärm. Außer Pilates und Aquafitness auch keine Musik. Ja, und dann geht es weiter. Wissensklarheit, der nächste Schritt, ist auch eine Form von Fasten. Denn Wissensklarheit, sich klar sein über das, was man gerade macht, körperliche Handlung, reden, denken, da muss ich auch einen gewissen Entzug, eine gewisse Kontrolle ausüben. Wenn ich nur rede, um irgendwie mich selbst auf andere Leute zu projizieren, und ihr wisst ja alle, wie das ist, ein Gegenüber gibt mir ein Gefühl, da zu sein, wenn ich den überschütten kann mit dem, was ich jetzt unbedingt loswerden muss. Und viele Menschen haben ein Problem damit, alleine zu sein und nicht niemanden haben, mit dem sie reden können. Müssen wir dann gleich wieder Telefon und jemanden anrufen und so weiter. Also diese Tipps in der Waldtradition, wenig zu quatschen, das hat schon seinen Sinn. Das ist förderlich für Wissensklarheit. Dann weiß ich, was ich sage, dann weiß ich, was ich denke, wenn ich es nicht einfach unkontrolliert rauslasse. Ja, diese Wissensklarheit ist dann auch der erste Schritt und die Voraussetzung, der Boden, auf dem die Überwindung der fünf Hindernisse geschehen kann. Diese Energie, die hinter unseren störenden Gedanken steckt. Und die Leute fragen, John, hast du nicht irgendeinen Tipp? Ich setze mich hin zur Meditation und es kommen die ganze Zeit kommen Gedanken hoch. Ja, die Gedanken sind ja auch nicht das Problem. Wir können ja Gedanken durchaus verwenden, auch in unserer Praxis. Reflektive, gerichtete Meditation, da benutzen wir die Gedanken, wenn wir Herr unserer Gedanken sind. Aber die fünf Hindernisse ist genau das, wo wir hinweggespült werden. Das ist das, wo wir versklavt werden von unserem Denkprozess. Und wenig reden ist ein guter Anfang, bewusst zu sein, worüber ich gerade rede, ob das jetzt wirklich notwendig ist. Diese Wissensklarheit ist das, worauf die Reduzierung, Überwindung der Hindernisse beruht. Wir wollen nicht erforschen, was wir gerade denken, sondern wir wollen diese Energie, die dahinter steckt, erforschen, kennenlernen. Und wenn die Hindernisse dann zum Schweigen kommen, dann kommt die edelste und erlesenste Form des Fastens, das ist die Sammlung. Wobei da das Wort Fasten, was ja dann doch irgendwie etwas sauertöpfisch klingt, ganz unangebracht ist. Eine sehr angenehme Folge von dem Reduzieren. Sammlung bedeutet, dass ich eben meinen Geist auf einen Punkt zusammenhalte und nicht die 1000 oder 10.000 Dinge des Lebens mehr brauche, weil ich eben in mir selber, in diesem Mittelpunkt, in diesem Augenblick die Fülle habe, die Sättigung habe und dann eben eine bessere Form von Nahrung eintritt. Ajahn Chattamala hat es Wegzehrung genannt, wenn Piti aufkommt. Ab da wird es dann ja, wesentlich einfacher, Sammlung zu praktizieren. Also die Sammlung wird ja auch, ist ja der achte Faktor im achtfachen Pfad. Das ist sozusagen die Krönung, die dann vorne wieder anschließt bei richtiger Anschauung, bei richtiger Sichtweise, richtiger Denkweise. Und damit haben wir dann den Kreis geschlossen, die Geistesschulung und die richtige Weisheit, sozusagen der Weisheitsteil, die es ermöglichen, Nahrung zu verstehen, den Ursprung von Nahrung, das Aufhören von Nahrung und den Weg, der dahin führt. Und nicht nur die materielle Speise, grob und subtil, sondern auch die anderen Formen von Nahrung, die wir brauchen, um diese Daseinslücke zu füllen und infolgedessen immer nur Leiden ernten. Wenn wir dieses Spielchen durchschauen, ja, dann haben wir erfolgreich gefastet. dann ja, wird die Nahrung einfach zur Speise, weil der Hunger versiegt ist, der Daseinsdurst versiegt ist. Und dann, ja, in so einem Zustand gilt dann Katankarinyang, ist getan, was getan werden musste. Für jemanden, der dort ist, an aller Hand, gibt es nichts mehr zu tun. Der muss nicht mal mehr fasten. Ewang. War auch eins der ersten Dinge, die ich eingeführt habe. Da, wenn wir unseren Möhrensaft mit einem Teelöffel gelöffelt haben, im Schweigen. Hinterher haben wir uns dann unterhalten. Wolltest du was, Michael? Ja, ich muss mich gerade erinnern, vor zwei oder drei Jahren schon her, Raum in mir war, da hatte ich ihm noch die Frage gestellt, nach meinem Retreat, hatte ich ja das Retreat auch hier, und bin dann wieder heimgekommen nach Bamberg. Und das kenne ich aus Retreats grundsätzlich so, dass das dann sofort, also diese ganze Stadt, Aktivität und diese ganze Reiz, ob das akustisch oder egal wie welche sind, ne, alle wieder auch ein Einbrasseln. Da habe ich noch gefragt, was man da, wie man sich da ein bisschen schützen kann oder so, ne, konzentriert bleiben kann. Und er hat einfach auch gemeint, dass es Sinneskontrolle sind. Mhm. Und das ist ja auch diese Form von immaterieller Nahrung dann auch. Das ist natürlich in so einem Umfeld um einiges dann schwieriger. Ne? Da. Ja. Wie du sagst, schon an der Haltestelle und so weiter. Das ist, ja, gut. Also ich kenne das auch aus, eigentlich ist das ja auch, Retreat auch eine gewisse Form von Fasten. Mhm. Ja, ja. Ne? Weil man sich da auch aus Film rauszieht auf verschiedenen Ebenen. Und dann kenne ich das auch so, und dann kommt man wieder zurück in das normale Umfeld und dann prasselt es auf einen ein, flutet, richtig. Ja. Und es ist total schwer, auf allen Ebenen die Kontrolle zu Ja, mit dem Sehsinn, da haben wir noch ein bisschen diese äußere Sinneskontrolle, geht da leichter. Aber so Klänge zum Beispiel, da kann man ja nicht die Ohren zuhalten. Ja. Aber da geht es dann eben darum, nicht auf die Merkmale zu achten. Also das ist eine Frage von Manasikara, das heißt, wo wir unseren Fokus drauf richten, unseren, was wir ja, zum Mittelpunkt unserer Wahrnehmung machen. Und es ist tatsächlich möglich, Geräusch einfach als Geräusch wahrzunehmen, selbst wenn es unangenehm ist, und dann einfach nur zu schauen, es kommt, es geht, es schwillt an, es wird weniger, ohne drauf zu achten, was da für ein Inhalt mit verbunden ist. Das ist die innere Sinneskontrolle. Weil die Inhalte sind es ja, die uns zu Zu- und Abneigung hinführen. Und diese Zu- und Abneigung ist ja das, was daran stressig ist. Weil der Sinneskontakt selber ist nur ein Sinneskontakt. Aber eben diese innere Haltung zu bewahren, das ist klar, ist das schwierig. Deswegen ist das ja auch relativ nicht der erste Schritt. Ne? Der erste Schritt ist, da bei unseren Handlungen eine Kontrolle zu setzen. Das, was wir tun und was wir sagen. Also der Ethikteil kommt ja als erstes. Also ich finde es sehr schwierig, diese innere Balance zu halten, weil wir sind ja permanent ausgesetzt von irgendwelchen Ankommen. Wo wir letztendlich, wo Sinnesorgane verankert werden, über die Sinnesorgane, über das Riechen, über das Hören, über das Schmecken. Das ist ja die Industrie, da gibt es ja ganze Industrien, die sich da ansetzen und letztendlich so ein Stück weit in so eine Abhängigkeit zu bringen. Und sich dem zu entziehen, finde ich um einiges schwieriger. Ja, klar. Du hast ja in dir Programme, wir haben ja in uns Programme, wir haben ja Inputs und diese Programme, da gibt es ja dann auch im Gehirn diese Abgleiche. Das ist dann, sich dem zu entziehen, ist, finde ich, aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Ja klar, wir sollen zu guten Konsumenten erzogen werden. Und das ist genau das Gegenteil von Fasten. Das Gegenteil von Weisheit. Weil es immer heißt, die Nachfrage schafft den Markt. Das stimmt gar nicht. Uns wird gesagt, was wir kaufen sollen. Wir haben ja gar nicht die Wahl. Wir können nicht mit einer Milchkanne einkaufen gehen. Geht nicht mehr. Das sind ja diese Trigger, die in uns sind, werden dann aktiviert. Ja. Man kann sich dem schon widersetzen. Also wir können einmal durch die äußere Sinneskontrolle, indem wir, das ist der zweite Tipp, außer schweigend essen, den ich jedes Mal sage, ist keine Musikberieselung. Wenn wir Musik hören wollen, setzen wir uns hin, schließen die Augen, hören Musik. Das ist vollkommen in Ordnung für Laien, für Mönche nicht, aber für Laien. Aber im Hintergrund Musik laufen zu lassen, das ist tödlich. Als ich Krankenpfleger geworden bin, haben die Leute gefragt, wie viele Stunden ich am Tag lerne. Ich habe das ihnen gesagt, die haben es mir nicht geglaubt, weil ich hatte nur beste Noten. Aber ich habe gesagt, ich lerne 2 Stunden, dann setze ich mich 1 Stunde hin und meditiere. Dann mache ich mich schön leer wieder, dann lerne ich wieder 2 Stunden, meditiere 1 Stunde, das war's dann im Tag. Ja, den ganzen Tag haben wir gelernt, miteinander. Ja, und im Hintergrund lief die ganze Zeit Musik. Da kann nichts reingehen. Und die Radioprogramme, da ist ja ständig Werbung dabei. Selbst wenn wir gar nicht hinhören, es kommt trotzdem rein. Das ist die äußere Sinneskontrolle. Und die innere Sinneskontrolle ist gut, hat auch was mit Weisheit zu tun, nicht nur mit Achtsamkeit und Energie und innere Disziplin, sondern auch mit Erkenntnis, dass ich bestimmte Dinge einfach gar nicht brauche und gar nicht will und dass das sowieso alles Schrott ist und Chemiedreck, den sie uns da verkaufen wollen, was wir zu uns nehmen sollen, was zwar Nahrung ist im Sinne von Zufuhr, aber kein Lebensmittel mehr. Solche Sachen. Und ich wurde gefragt, da jetzt auf meinem Fasten-Retreat, hätte ich jetzt fast schon gesagt, was denn unser Job ist. Wir machen hier keine Sozialarbeit. Ich habe gesagt, unser Job ist, ein Gegenbeispiel zu setzen. Hier kommen Leute her, fahren nach Hause und bekommen den Eindruck mit, es ist in Ordnung, anders zu sein. Es ist in Ordnung, kein Geld für Klamotten auszugeben und trotzdem irgendwie normal funktionierendes Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu sein. Ja, das ist unsere Ermutigung, die wir hier mitgeben. Das ist eine ganz wichtige Funktion von uns Mönchen. Ja, also das sind lauter kleine Bausteinchen und Bestandteile, die dazu beitragen können, dass man sich da diesem Einfluss vielleicht nicht ganz entziehen kann, aber ihn zumindest abschwächen kann. Aber du hast selbstverständlich recht, das ist in einem Berufsleben wesentlich schwieriger als jetzt hier für uns als Mönche, ganz klar. Ich stelle ja auch immer wieder fest, jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Zeit lang mehr daheim war, weil ich ja krank bin. Und also das Maß, wie viel man in der Gesellschaft ist oder unter Menschen ist oder im Arbeitsleben, Arbeitsprozess und das Maß, wie man sich rauszieht, das muss jetzt nicht gleich ganz mal gedreht sein, aber das hat eine eindeutige Auswirkung. Also wenn man Reizen ausgesetzt ist, das hat eine eindeutige Auswirkung auch ich möchte jetzt nicht im großen Wort Wissensklarheit bezeichnen, aber einfach wie mehr man präsent ist und wie ruhiger es im Geist ist. Da ist auf jeden Fall der Zusammenhang in jedem Maß, wie man das reduziert oder reduzieren kann. Das ist aus meiner Erfahrung ist das so. Ja, ganz klar. Ja, es sind viele Bestandteile, viele Stellschrauben. Es gehört zwar alles zusammen, es ist eine einheitliche Praxis, ein einheitliches Dhamma, aber man kann es nicht auf eine Methode reduzieren. Aber wenn man das Prinzip verstanden hat, dann braucht man auch keine Methode, sondern dann passt alles zusammen. Oder wenn irgendwelche alten Gewohnheiten da sind, dann merken wir das. Da hängt jetzt was, da ist jetzt eine gewisse Reibung da. Also als ich das Pizzabild gesehen habe, ist mir nicht der Geifer rausgelaufen. Ne? Mir ist aufgefallen, dass mir das aufgefallen ist. Das ist genau der Anker. Ja, genau. Der gesetzt wurde. Ja. Irgendwann einmal in dein Leben. Ja. Als Kind mochte ich gar keinen Käse. Ich habe, glaube ich, mit 16 oder mit 18 erst angefangen, Käse zu essen. Aber ich wollte dazugehören, weil es war nämlich damals voll angesagt, in die Pizzeria zu gehen. Ich weiß noch, das erste Mal war in der Pizzeria, sag, kann ich eine Pizza ohne Käse haben? Sagte der, Pizza ohne Käse, keine Pizza. Aber es gibt Pizza ohne Käse, das weiß ich inzwischen. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadimi. Suvakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami.